нас сегодня будет путешествие в прошлое. Wir werden heute eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Такая машина времени. Also so eine, mit so einer Zeitmaschine. Мы будем сегодня путешествовать в прошлое. Also wir werden heute in die Vergangenheit reisen. Чтобы лучше понять, что нам сегодня делать. Damit wir besser verstehen können, was wir heute tun sollen. Мы хотим научиться на ошибках других людей. Also wir wollen durch die Fehler von anderen Menschen lernen. Хотите на чужих ошибках научиться? Wollt ihr an den fremden Fehler lernen? Да, многие исторические факты всем известны. Also viele historische Fakten sind jedem bekannt oder vielen bekannt. Мы знаем, что было, что стало. Also wir wissen, was war und was jetzt geschehen ist. И нам легко понять. Und deswegen ist es für uns einfach, das zu verstehen. А с нами еще ничего не стало, поэтому мы не Aber знаем, как правильно. Aber mit uns ist noch nichts passiert, deswegen wissen nicht, wie wir handeln sollen. Поэтому сегодня будет немножко истории. Deswegen gibt es heute ein bisschen heute Geschichtsunterricht. Seid ihr, habt ihr nichts dagegen? Давайте сразу вспомним главное поручение Иисуса. Lass uns gleich an die größte Aufgabe, was uns Jesus gegeben hat, erinnern. Помните, что он завещал всем, когда уходил на небо? Könnt ihr euch erinnern, als jedem auferlegt hat, als in den Himmel gefahren hat? Какое главное поручение? Also was ist die größte Aufgabe? Не убий, не укради, или? Soll man nicht töten, soll man nicht stehlen? Идите, проповедуйте Евангелие по всему миру. Also geht und predigt das Evangelium in der ganzen Welt. Спасайте людей по всему миру. Also rettet die Menschen auf der ganzen Welt. Иисус посчитал почему-то, что это самое главное. Also Jesus hat aus irgendwelchen Gründen gedacht oder so beschlossen, dass es das Wichtigste ist. Это самое главное. Das ist das Allerwichtigste. Это последнее, что он сказал, будучи на земле. Das ist das Letzte, was er gesagt hat, als er noch auf der Erde gelebt hat. Но об этом также говорил Ветхий Завет. Aber davon sprach auch das Alte Testament. Давайте мы откроем Притчи 24 главу. Lass uns Sprüche 24:11 öffnen. Притчи 24 глава, 11 стих. Also Sprüche 24, der Vers 11. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Errette, die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Спасай взятых на смерть. Also errette diejenigen, die zum Tod geschleppt werden. Многие из вас знают знаменитую историческую личность. Also viele von euch kennen eine historische Persönlichkeit. Oskar Schindler. Oskar Schindler. Кто его знает? Wer kennt ihn von euch? А кто не знает Оскара Шиндлера? Den Oskar Schindler? Wer Я расскажу тебе сегодня о нем. Deswegen werde ich dir heute erzählen über ihn. Оскар Шиндлер знаменит тем, Oskar Schindler ist berühmt geworden, что он спасал евреев из концлагерей. Weil er die Juden aus den Konzlager gerettet hat. Во время нацизма In der Zeit, wo Nationalsozialismus herrschte, hat er für sein eigenes Geld die Menschen rausgekauft. Евреев, которые должны были идти в концлагерь. Also Juden, die zum Konzlager geschickt werden mussten. Also in diese Todeslager. Где их сжигали. Wo man sie verbrannte. Oskar Schindler выкупал за свои деньги Und для Oskar своего Schindler завода. Hat diese Menschen rausgekauft für seine Fabrik. И таким образом ему удалось спасти 1200 человек. Und auf diese Weise gelang es ihm 1200 Menschen zu erretten. Они известны всему миру как евреи Шиндлера. Und sie sind bekannt der ganzen Welt wie Schindlers Juden. Да, знаете эту историю? Also ihr kennt alle diese Geschichte, oder? И Оскар Шиндлер сам не был христианином. Und Oskar Schindler war selbst kein Christ. Он даже не был праведником. Er war sogar kein gerechter Mensch. Он имел очень сомнительную репутацию. Er hat sogar sehr eine zweifelhafte Reputation gehabt. Но он был рисковый парень. Aber er war ein Mann, der Risiko liebte. И он совершил этот подвиг. Und er hat diese Heldentat vollbracht. Спасение 1200 евреев. Und hat diese 1200 Menschen errettet. И его пример нам будет все-таки интересен. Und sein Beispiel wird uns wirklich was Interessantes zeigen. Важно помни, он не был христианином, это не апостол Павел. Also denke bitte dran, dass kein Christ ist, der war kein Apostel Paulus. Но его отношение к делу спасения нам будет очень полезно. Aber seine Haltung zu den Menschen, die gerettet werden sollten, ist für uns sehr lehrreich. Okay? Okay. Итак, кто он был? Also wer war er? Он был членом нацистской партии. Also war Mitglied der Nationalsozialistischen Partei. Он был в движении Гитлера. Also war in dieser Hitlerbewegung drin. Но по-настоящему он был просто бизнесменом. Aber in Wirklichkeit war nur ein einfacher Geschäftsmann. Он был хитрым бизнесменом. Also er war ein sehr schlauer Geschäftsmann. Рисковым бизнесменом. Ein risikoreicher Geschäftsmann. И спасать евреев он начал сначала из выгоды. Und als er die ersten Juden errettete, hat er das nur aus seinem Vorteil gemacht. Сначала also für seinen Vorteil. Он делал просто из денежной выгоды. Also zuerst hat er das aus dem finanziellen Profit gemacht. Почему? Wieso? Потому что евреи работали лучше, а стоили дешевле тогда. Weil die Juden besser gearbeitet haben als alle anderen, aber waren die billigste Kraft. Это была оккупированная Польша, город Краков. Das war die okkupierte, das okkupierte Bereich in Polen. Евреи уже были вне закона. Also die Juden haben, waren jetzt dann kein Volk mehr. И поэтому они haben nichts gezählt. А у Шиндлера была своя фабрика. Aber der Schindler hat seine Fabrik gehabt. И поэтому они стоили дешевле. Deswegen haben как sie, рабочая сила. Deswegen waren sie viel billiger als Kraft für sie, für ihn. То есть это доброе дело он делал из выгоды и так расслабившись. Und deswegen hat er diese gute Tat gemacht nur aus einem finanziellen Profit und war ganz entspannt dabei. Он не прилагал особых усилий. Also er hat keine großen Mühe sich da gegeben. Потому что это доброе дело можно было делать легко. В то время. Denn diese gute Sache konnte man zur damaligen Zeit einfach tun. Ему было выгодно и удобно. Also das war für ihn profitabel und auch gut. Вы знаете, это мне напоминает христианскую жизнь в начале. Und wisst ihr, das erinnert mich an das christliche Leben am Anfang. Когда ты приходишь в церковь, wenn du in die Gemeinde kommst, все хорошо, интересно. Alles ist gut, alles ist interessant. Классно. Alles ist cool. Может быть, у тебя какие-то интересы. Vielleicht gibt es irgendwelche Interessen. Все по кайфу. Alles läuft wirklich gut. Ты, может, даже помогаешь в служении. Du hilfst vielleicht jemandem bei seinem Dienst. И тебе это приносит кайф. Ты зарабатываешь кайф. Also, und das bringt dir Spaß, also ein gutes Gefühl. Also du bekommst das dabei. Никакого напряга. Und du tust keine Mühe aufwenden dafür. У тебя, может быть, много времени. Vielleicht hast du viel Zeit. Может быть, ты живешь рядом с церковью. Vielleicht lebst du neben der Gemeinde. Классно, ты делаешь добрые дела, но без напряга. Also du machst gute Werke, aber ohne dass du die Mühe dafür gibst. Знакомо такое? Ist das euch bekannt? Это легко ходить в церковь. Also es ist einfach in die Gemeinde zu gehen. Потом в жизни Шиндлера наступает следующий этап. Und dann kommt in das Leben vom Schindler die nächste Etappe. Примерно в 42-м году. Also ungefähr um 42 rum. Он осознает реальность всех ужасов нацизма. Er fängt an zu erkennen die ganzen Grausamkeiten von diesem Nationalsozialismus. Он осознает, что творится в этих концлагерях. Er begreift, was in diesen Konzlager geschieht. Потому что до этого не все нацисты понимали, что происходит. Denn davor haben nicht alle Narzissten das verstanden, was vor sich geht. Была мощная пропаганда. Es gab eine mächtige Propaganda. Мощная пропаганда, и люди имели фальшивую картину мира. Und die Menschen haben ein falsches Bild von der Welt gehabt. Сегодня тоже мы живем в среде мощной пропаганды. Und heute leben wir genauso unter diesem mächtigen Propaganda von dieser Welt. На нас давит телевизор, Интернет. Auf uns drückt der Fernseher, der Internet. Нам навязывается картина мира. Uns wird das Bild von dieser Welt aufgezwungen. Сегодня выборы в Германии. Heute gibt es Wahlen in Deutschland. И перед этим идет мощная пропаганда. Und davor wird eine mächtige Propaganda in Lauf gesetzt. Мне на WhatsApp приходит сообщение от незнакомых людей. Also ich bekomme auf WhatsApp Nachrichten von Menschen, die ich nicht kenne. Какие-то русскоязычные рекламируют какие-то странные партии. Irgendwelche russisch sprechende Leute, die reklamieren irgendwelche seltsamen Parteien. Бьют на больное. Also sie versuchen auf den wunden Punkt zu treffen. Я понимаю, что они уже сами попались, их уже запропагандировали, also они теперь другие. Ich verstehe, dass sie selbst schon wirklich in diese Falle gefangen sind und deswegen machen sie das auch. Рассказывают там разные. Also sie erzählen irgendwann то Unsinn. Идет пропаганда. Das heißt, die Propaganda läuft bereits. И Шиндлер понимает. Und der Schindler versteht, что концлагерь. Dass ein Konzlager. Это ад. Das ist eine это Hölle. Ад на земле. Das ist eine Hölle auf der Erde. Он осознает. Er versteht das. Всю реальность. Er begreift die ganze Realität. И его отношение к спасению евреев меняется. Und seine Haltung zu der Errettung von den Juden, das verändert sich dann plötzlich. он начинает напрягаться. Also er fängt an, sich Mühe dafür zu geben. Потому что в 42-м уже выкупать евреев становится тяжелее. Denn um 42 ist es dann schwieriger geworden, die Juden rauszukaufen. Их все больше и больше начинают отправлять в лагеря denn, и сжигать, убивать. Denn sie werden mehr und mehr in die Konzentrationslager geschickt und sie werden mehr und mehr verbrannt und umgebracht. И Шиндлер напрягается. Und der Schindler fängt an, sich Mühe dafür zu geben. Он начинает подкупать гестаповцев. Er fängt an, den Gestapo-Leute zu schmieren. Он начинает выкупать евреев уже себе в убыток. Also da fängt er an, dann die Juden zu seinem Nachteil rauszukaufen. Also er hat Verlust dabei. Только чтобы спасти из концлагеря. Nur mit dem Ziel, die Menschen von dem Konzentrationslager zu bewahren. Потому что евреи, которых он себе выписывал, denn die Juden, die er sich da rausgeschrieben hat, они не шли в концлагерь, они шли к нему на фабрику работать. Also sie gingen nicht ins Konzlager, sondern zu seiner Fabrik. Он тратит десятки тысяч Deutsche Mark на подкуп гестаповцев, на взятки. Also er gibt Zehntausende von Deutschen, von D-Mark dafür auf. Есть документы, сколько он подарил машин. Он дарил спортивный BMW, Mercedes Cabriolet тогда в 40-е. Also es gibt noch, es gibt Beweise, also es gibt Papiere, wo welche Autos er diesen Gestapen aus Gestapo-Leuten geschenkt hat. Только чтобы hat dafür, спасать. Um die Menschen nur zu erretten. Он начинает сражаться за них. Er fängt an, für sie zu kämpfen. И опять же, это напоминает христианскую жизнь. Und schon wieder ähnelt das dem christlichen Leben. Когда ты вдруг понимаешь, как важно твое служение. Wenn du plötzlich begreifst, wie wichtig dein Dienst ist. Как это серьезно. Wie ernsthaft das ist. Шиндлер понял, насколько серьезно из Освенцима вытащить людей. Und der Schindler hat verstanden, wie wichtig das ist, aus Dachau oder Auschwitz die Leute rauszubringen. Он осознал реальность, что там творится. Er hat die Realität erkannt, was dort geschieht. А до этого он просто это делал из выгоды. Und davor hat er das nur zu seinem Vorteil gemacht. Ну так, прикольно было. Also das hat ihm halt Spaß gemacht. И может быть, ты ходил на евангелизацию, потому что это было весело вначале. Und vielleicht bist du zu den Evangelisationsveranstaltungen gegangen, weil es dir erst einmal Spaß gemacht hat. Поешь, раздаешь, рассказываешь. Also du singst, du erzählst, du verteilst Flyer. Такой Spaß. Also so ein Spaß. Но потом вдруг ты осознаешь реальность ада, как это серьезно. Und dann begreifst du plötzlich die Realität der Hölle, wie ernsthaft das ist. Как страшен этот Освенцим. Wie grausam dieser Auschwitz ist. Ведь Освенцим, концлагерь Освенцим, это был ад на земле, а вечный ад – это страшнее Освенцим. Denn Auschwitz war die Hölle auf der Erde, aber die ewige Hölle, die ist noch schlimmer. И сначала ты игрался. Und zuerst hast du gespielt. А потом осознаешь серьезность. Dann begreifst du die Ernsthaftigkeit. И уже начинаешь напрягаться. Und dann fängst du an, die Mühe zu geben, sich anzustrengen. Schindler уже не зарабатывает, он уже отдает свое. Und der Schindler verdient nicht mehr daran, sondern er gibt von sich was ab. Наступает следующий этап. Dann kommt die nächste Etappe. Он начинает конкретно рисковать. Er fängt an, richtig zu riskieren dafür. За то, что он пытается выкупать евреев, его арестовывают. Und dafür, dass er versucht, die Juden rauszukaufen, wird er verhaftet. Отпускают, снова арестовывают, also, снова отпускают. Sie lassen dann wieder frei, dann inhaftieren ihn wieder. То есть он начинает конкретно рисковать ради спасения других. Das heißt, er fängt an, richtig zu riskieren, mit seinem Leben für die Menschen zu retten. То есть сначала было просто удовольствие. Also zuerst hat es ihm Spaß gemacht, Vergnügen. Потом он начал рисковать своими деньгами. Danach fing er an, dann mit seinem Geld zu riskieren. А сейчас он уже рискует своей шкурой. Aber jetzt riskiert er bereits mit seinem Leben. И он ночует на своей фабрике каждую ночь. Und er übernachtet jede Nacht in seiner Fabrik. Почему? Wieso? Потому что он боялся облав гестапо, которые могли забрать евреев внезапно. Denn er hatte Angst gehabt, dass plötzlich eine Razzia kommt von den Gestapo und die Leute weggenommen werden. И потому что только он мог отбить у гестаповцев своих людей. Только он. Denn nur er konnte seine Leute retten von Gestapo. Только он, потому что он был хитрый, рисковый. Nur er, weil er sehr schlau war, er war ein risikoreicher Mann. И это было его. Und das war seins. Это были его люди. Das waren seine Leute. Он ночует на своей фабрике. Er übernachtet in seiner Fabrik. Оно ему надо вообще? Braucht er das überhaupt? Он нацист. Er ist ein Businessman. Er ist ein Narzisst, er ist ein Geschäftsmann. Он вытаскивает людей прямо из Освенцима, которых уже увезли в концлагерь. Он also er tut diese Menschen, die schon eigentlich verurteilt sind für Auschwitz, tut er sie rausholen daraus. Совершает рискованную операцию, уже их, они в концлагере, он их also оттуда вытаскивает. Bereits, die sind bereits im Konzentrationslager und er tut diese riskante Sache vollbringen, damit die Menschen rauskommen. Он ночует на своей фабрике. Und er übernachtet in seiner Fabrik. Потому что только он может отбить своих людей. Denn nur er kann seine Leute beschützen. У гестапо. Von Потому что другим людям все равно, они не будут заступаться за Denn этих. Denn anderen Menschen ist das absolut egal. Sie werden sich nicht für diese Menschen einstehen. За этих обреченных людей. Also für diese Menschen, die da schon verurteilt sind. Которые вне закона. Die schon unter keinem Gesetz stehen. С которыми каждый может сделать, что хочет. Mit denen jeder tun und lassen kann, was er will. Он ночует на своей фабрике. Und er übernachtet in seiner Fabrik. Знаете, у нас наступает на такой момент в служении. Wisst ihr, es kommt mal in unserem Leben so ein Moment. Когда ты понимаешь, in unserem Leben, als Christ, wenn du verstehst, что только ты крайний в своем служении. Dass, как это, also, dass du Verantwortlicher bist. Dass du der Verantwortliche bist in deinem Dienst. Verständiger. И никто, кроме тебя, не спасет твоих людей. Und keiner außer dir wird deine Menschen retten können. Твою семью, твоих коллег, твоих also соседей. Deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn. Ты понимаешь, что только ты крайний в этом служении. Also du verstehst, dass du derjenige bist, der verantwortlich dafür ist. Только Шиндлер мог отбить своих людей. Nur der Schindler konnte seine Leute beschützen. И это еще новый уровень ответственности. Und das ist auch noch eine neue Ebene von der Verantwortlichkeit. И новый уровень жертвенности. Und eine neue Ebene von der Opferbereitschaft. Он уже и спит там. Also er schläft bereits ja schon dort. Он тратит все свое имущество. Er gibt seinen ganzen Besitz dafür auf, чтобы спасти от огня 1200 человек. Um 1200 Leute vom Feuer zu erretten. Он был успешный, богатый бизнесмен. Er war ein erfolgreicher, ein reicher Geschäftsmann. Который просто пил, гулял, радовался жизни. Der einfach getrunken hat, hat sich vergnügt, hat sich einfach an seinem Leben erfreut. Он продает, чтобы выкупить евреев, он продает даже личные драгоценности своей жены в конце. Und am Schluss verkauft sogar den ganzen Schmuck von seiner Ehefrau, die Menschen da rauszuholen. Если раньше это были спортивные BMW с легкостью, то сейчас это уже последние драгоценности. Wenn es früher nur einfach mit Leichtigkeit irgendwelche Sportwagen waren, dann ist das jetzt was anderes. И в конце войны перед своим бегством он отчетливо видит. Und am Schluss von, also am Ende des Krieges, bevor er geflohen ist, sieht mit aller Deutlichkeit истинную цену одной спасенной души. Also die Wahrhaftigkeit, die wahre Wertigkeit oder den Wert vom Menschen, von einer Seele. Он вдруг понимает, что эти люди, спасенные им, er versteht plötzlich, dass diese Menschen durch ihn gerettet sind. И есть истинное богатство всей его жизни. Und da genau das ist der wahre Schatz von seinem Leben. Это есть его главное достижение жизни. Das ist seine größte und wichtigste Errungenschaft in seinem Leben. Те люди, с которыми он поначалу игрался. Also zuerst also die ersten Menschen, die gekauft hat, das war nur bloß für ihn ein Geschäft. Понимает, что это единственное главное, что осталось и есть в его жизни. Aber er begreift am Ende, dass es das Einzige, was für ihn einen Wert hat und was er tun konnte, was Gutes. Когда все вокруг рушится, wo alles dich auseinanderfällt, и стоят только спасенные им люди, und stehen nur die Menschen, die gerettet sind, это еще один этап в твоей христианской жизни. Das ist noch eine Etappe in deinem christlichen Leben, до которого нужно дойти, die man erreichen muss. Когда ты понимаешь, что твое призвание, dass deine Berufung, это и есть самое главное в твоей жизни. Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben ist. Это и было самое главное в твоей жизни. Das war auch schon das Wichtigste in deinem Leben. Не карьера, не семья. Keine Karriere, keine Familie. А твое призвание. Sondern deine Berufung. Понимаете? Versteht ihr? Что твое призвание так не nebenbei. Dass deine Berufung nicht einfach so nebenbei ist. А самое главное, sondern dass es Allerwichtigste ist и самое ценное, und das Wertvollste. И когда ты видишь плоды, und wenn du dann die Früchte siehst, давайте откроем 1 Коринфян. Lass uns mal 1. Korinther öffnen, 7. Главу. Kapitel 7, der Vers 31. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchen sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Пользуешься этим миром, как не пользующийся. Ибо проходит образ мира сего. Ибо проходит образ мира сего. Denn die Gestalt dieser Welt, die vergeht. Образ мира. Also die Gestalt dieser Welt. Все, что есть вокруг. Alles, was um uns herum ist. Оно однажды пройдет. Das wird eines Tages vergehen. Непоколебимая власть Третьего Рейха. Also diese unerschütterliche Macht von diesem Dritten Reich, в которой был Шиндлер, in der Schindler gelebt hat, однажды рушится, plötzlich zerbricht das alles. Проходит образ Рейха. Und diese Gestalt von diesem Dritten Reich, das vergeht. Единственная ценность остаются спасенные им люди. Und die einzige Kostbarkeit, was bleibt, sind die Menschen, die gerettet sind. Все, что нас окружает, alles, was um uns herum ist, оно проходит. Das vergeht. И остается только одна истинная ценность, настоящая валюта. Also es bleibt nur eine einzige Kostbarkeit, die echte Valuta. Спасенные. Die geretteten Menschen. Твои плоды в Боге. Also deine Früchte im Gott. Это единственная реальность. Das ist die einzige Realität. А все пройдет. Alles andere wird vergehen. И Шиндлер, плача, отчетливо видит. Und der Schindler weinte und sieht das ganz deutlich. Что он сделал мало. Dass er viel zu wenig getan hat. Что он мог больше сделать. Dass er viel mehr hätte tun können. Он думает, ах, зачем я потратил те деньги на выпивку? Я мог выкупить еще одного человека. Er macht sich Gedanken und denkt, wieso habe ich so viel Geld für das Saufen ausgegeben? Ich hätte noch einen Menschen oder zwei rausretten können. Он отчетливо видит цену одной спасенной души. Er sieht glasklar, wie viel wert ist eine Seele. И видит, на что он ее променял. Und er sieht, durch was er das eingetauscht hat. Там я купил кольцо, там я купил. Da habe ich einen Ring gekauft, da habe ich ein Auto gekauft. Ему приходит ясность. Und es kommt zu ihm eine Klarheit. И он не хвастается, ах, как много я спас людей. Und er gibt nicht damit an, ich habe so viele Menschen gerettet. Он плачет, я мог еще больше, я не потратил все, что у меня было. Sondern er weint und sagt, ich hätte mehr tun können, ich habe so viel Geld einfach so verschwendet. Я расфукал много в своей жизни. Ich habe einfach das Geld einfach nur für unnötige Sachen verschwendet. Как христиане, мы не герои, если мы спасаем людей. Wir als Christen sind wir keine Helden, wenn wir die Menschen retten. Это наш долг. Das ist unsere Berufung, Долг, Вопрос, unsere Pflicht. Сколько я мог еще спасти? Die Frage lautet, aber wie viel mehr hätte ich noch retten können? На что я потратил эти золотые кольца? Это свое золотое время. Also für was habe ich meine diese goldenen Ringe verwendet oder meine goldene Zeit? Meine wertvolle Zeit. Но раньше при власти нацизма. Aber früher wo das Dritte Reich da war. Когда Рейх был силен, wo dieses Dritte Reich so stark und mächtig war. Шиндлер не видел это так ясно. Hat der Schindler das nicht so glasklar gesehen? Сейчас, когда мы живем во власти нашей плоти. Also heutzutage, wo wir unter der Macht unseres Fleisches leben. Да, был диктатор Гитлер, у нас диктатор плоти. Es war damals der Diktator der Hitler und jetzt haben wir Diktator des Fleisches. Наша плоть, диктатор. Also unser Fleisch ist unser Diktator. Wir sind unter ihrer Macht. Она говорит, спать, жрать, любовь. Sie sagt, du sollst schlafen, du sollst fressen, du sollst lieben. Она диктует. Lieben, anders lieben. Sie diktiert. И сейчас не так ясно видно. Und heutzutage ist das nicht so ganz klar, was man sieht. Что ценно, что ценнее. Was wert ist, was wert hat, was wertvoller ist. Сходить с женой в кино или спасать души, не так ясно. Sollte man mit Ehefrau ins Kino gehen oder sollte man die Seelen retten? Шиндлер стоит в окружении спасенных им людей. Und der Schindler steht unter den Menschen, die er gerettet hat. И вокруг уже ничего нет. Und um ihn herum gibt es nichts mehr anderes. Nazism рухнул. Der Nationalsozialismus ist gefallen. Роскошь его жизни уже тоже нет, он любил роскошную жизнь. Also sein Reichtum ist weg. Он, в принципе, и зарабатывать начал, чтобы красиво жить. Und im Prinzip hat ja angefangen zu verdienen, schön zu leben. И вокруг стоят только евреи Шиндлера. Und um ihn herum stehen nur bloß seine Juden. Это команда. Also dieses Team. Которые, кстати сказать, еще потом, после войны, долгие годы ему помогали. Die noch dazu gesagt, nach dem Krieg noch viele Jahre ihm geholfen haben. Вы знаете, так же будет и вечность. Wisst ihr, genauso wird es auch sich in Ewigkeit verhalten. Когда мы пристанем перед Богом. Wenn wir vor Gott kommen werden. Нас будут окружать. Uns werden umgeben. Не наши хорошие намерения, которые у нас были. Nicht unsere guten Absichten, was wir hatten. Доброе сердце. Oder unser gütiges Herz. Не наши благородные мечты о будущем. Nicht unsere edle Wünsche oder Träume für die Zukunft. Не наши очень логичные оправдания. Und auch nicht unsere sehr logische Rechtfertigungen. Столько ум ты попал к Богу, и столько умных мыслей вокруг тебя стоят. Also du kommst dann plötzlich zu Gott und so viele kluge und schöne Gedanken stehen um dich herum. Нет. Nein. Вокруг будут только твои дела для Бога, спасенные души. Um dich herum werden nur gute Werke für Gott da sein und gerettete Seelen. И плоды твоей жизни во Христе. Und die Früchte deines Lebens in Christus. Amen. Плоды жизни во Христе. Und die Früchte des Lebens, deines Lebens in Christus. И Шиндлера окружали евреи Шиндлера. Und den Schindler haben seine Juden umgeben. А у тебя казахи, Васи, украинцы, Пети должны окружать. Und dich sollten dann andere Leute umgeben, schwarze, Chinesen, Japaner. И сегодня это не так ясно видно. Und jetzt ist das nicht so klar zu sehen. 1. Коринфянам 13:12 говорит. Und 1. Korinther 13:12 sagt uns, что теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. Dass wir jetzt so sehen wie durch ein, wie soll man sagen, durch ein mattes Glas. Гадательно, тогда же лицом к лицу, позже мы увидим. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber vor Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. И сейчас Бог невидимый для нас. Und jetzt ist Gott für uns unsichtbar. А материальные вещи, видимо, они бросаются на нас. Aber die materiellen Dinge, die sind sichtbar, die bespringen uns beinahe. Но Бог всегда видит все ясно, точно и правильно. Aber Gott sieht immer alles sehr klar, deutlich und richtig. А мы часто живем в своем тумане. Aber wir leben oftmals in unserem Nebel. Мы живем в какой-то системе всегда. Wir leben immer in irgendwelchem System. Это был нацизм, коммунизм. Damals war Nazismus, dann Kommunismus. Сейчас люди поклоняются деньгам, власть мамоны. Jetzt verehren die Menschen die Macht des Geldes. У нас всегда свой какой-то туман. Also wir haben immer irgendwie so einen Nebel im Kopf. Мода, культура, политика. Mode, Kultur, Politik. Они такие настоящие. Die sind ja so echt und so sichtbar. А Божье, оно куда-то сквозь тусклое стекло, ты не можешь четко увидеть. Aber der Gott seine ist so trüb, das sieht man irgendwie nicht so richtig. И поэтому мир нам навязывает временных каких-то богов. Und deswegen versucht die Welt uns irgendwelche zeitlichen, vergänglichen Götter aufzuzwingen. Которые притворяются вечными. Die so tun, als ob sie ewig wären. Гитлер со своим Третьим Рейхом. Hitler mit seinem Dritten Reich. Ленин с вечным коммунизмом. Der Lenin mit seinem ewigen Kommunismus. Сегодня мамона, комфорт. Heute ist es Komfort und Mammon, also das Geld. Каждый человек в своей системе живет. Also jeder Mensch lebt so in seinem System. И все люди рабы плоти. Und alle Menschen sind die Sklaven ihres Fleisches. Так? Но рабы Божьи могут побеждать плоть. Aber die, Amen. Die Knechte, also die Kinder Gottes können auch ihr Fleisch besiegen. Amen. И этот обман плоти, он не будет вечно. Und diese Lüge des Fleisches, das wird nicht ewig sein. Он не будет вечно, это все пройдет. Das wird nicht ewig sein, пройдет. Das wird alles vorbeigehen. Dieser Nebel wird auch sich auch wieder auflösen. 1. Johannes 2,17. 1. Johannes 2,17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Исполняющий волю Божью пребывает вовек. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Твои дела для Бога. Also deine Werke für Gott. Это несгораемый капитал. Das ist kein Kapital, was je verbrennen kann. Это останется навсегда, das навечно. Wird für immer bleiben, für die Ewigkeit. А политические режимы, aber die politischen Regime, твои обстоятельства сейчас, deine Umstände jetzt, heutzutage, это все пройдет. Das alles wird vergehen. Весь мир пройдет. Die ganze Welt wird vergehen. Исполняющий волю пребывает вовек. Aber der den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit bleiben. Даже твоя семья не вечна. Sogar deine Familie ist nicht ewig. Вы знали, что на небесах не будет мужей и жен? Habt ihr gewusst, dass im Himmel weder Ehefrauen noch Ehemänner geben wird? Не будет супружеских отношений на небесах. Es wird keine eheähnlichen Beziehungen geben. Твоя семья не вечна. Denn deine Familie ist nicht ewig. Твоей жены не будет на небесах. Also deine, она не будет тебе женой. Also deine Frau wird nicht im Himmel deine Ehefrau sein. Но важно, чтобы она попала на небеса. Aber es ist wichtig, dass sie in den Himmel kommt. Amen. Важно, чтобы муж и жена попали на небеса. Es ist wichtig, dass Ehemann oder Ehefrau in den Himmel kommen. А для этого нужно, чтобы небеса были номер один в семье, Aber а не dafür, семья. Dafür ist es wichtig, dass Himmel als auf der ersten Stelle steht und nicht die Familie. Все проходит. Denn alles vergeht. Я одну короткую историю прочитаю. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Знаменитый пастор Вильгельм Буш. Ein bekannter Pastor Wilhelm Busch. Кто читал его книги? Wer hat seine Bücher gelesen? Иисус, твоя судьба. Jesus, dein Schicksal zum Beispiel. Он евангелист. Он выжил при нацистском терроре. Also ist ein Evangelist und hat das, diesen nazistischen Terror überlebt. Он рассказывает, как его однажды арестовали после проведения собрания. Erzählt eine Geschichte, wo er verhaftet wurde nach der Durchführung von einer Veranstaltung. В городе Дармштадт. In Darmstadt. Его пастора вывели из толпы. Also den Pastor hat man aus der Menge rausgeführt. Втолкнули в машину. Hat man in ein Auto reingeschubst. И там сидел гестаповец. Und dort saß ein Gestapo-Soldat. Но машина не заводилась. Aber das Auto sprang irgendwie nicht an. В этот момент какой-то молодой человек в толпе zu dieser Zeit hat ein junger Mann aus der Menge запел христианский гимн. Hat eine christliche Hymne angefangen zu singen. В этот момент христиан арестовывают. Und in dieser Zeit wurden dann die Christen verhaftet. И он запел: «Возрадуйся, Спаситель правит». Und hat angefangen zu singen, «Возрадуйся». Спаситель правит. Also, freu dich, du bist gerettet. И потом он затерялся в толпе и исчез. Und dann ist irgendwie in der Menge verschwunden. Пастор Буш повернулся к офицеру гестапо. Der Pastor Busch hat sich umgedreht zu diesem Soldaten. Арестованный пастор. Also der verhaftet wurde. И сказал ему. Und sagte zu ihm. Мой бедный друг. Mein armer Freund. Я на стороне победителя. Ich bin auf der Seite von dem Sieger. Гестаповец вздрогнул. Und der Gestapo-Soldat ist plötzlich ja. А затем прошептал. Plötzlich erschrocken und dann flüsterte er. Много лет назад я сам был членом христианского союза молодежи. Vor vielen Jahren bin ich selbst ein Mitglied der christlichen Jugend gewesen. Ja, я был Royal Ranger. Also ich war Royal Ranger oder wie auch Что immer. Ж ответил пастор? Was hat denn der Pastor ihm geantwortet? И теперь вы арестовываете христиан? Und jetzt verhaftet ihr die Christen? Несчастный. Ihr seid ein unglücklicher Mann. Не хотел бы оказаться на вашем месте. Also ich würde nicht in ihrer Haut stecken wollen. Расцвет нацизма. Der Aufgang vom Nazismus. Христиан арестовывают. Die Christen werden verhaftet. У Гестапо власть. Und Gestapo hat die ganze Macht. Христианин говорит, не хотел бы на твоем месте оказаться. Несчастный. Aber der Christ sagt zu ihm, ich möchte nicht in deine Haut stecken. Du bist ein unglücklicher Mensch. Потом машина завелась, они поехали в тюрьму. Dann ist das Auto angegangen und sie sind zum Gefängnis gefahren. Но пастору была явлена Божья власть. Aber dem Pastor wurde Gott seine Macht und seine Herrlichkeit gezeigt. Это его ободрило в трудный час. Und das hat ihn ermutigt in der schwierigen Zeit, also zur schwierigen Stunde. Это восстановило его уверенность в Божьем владычестве. Das gab ihm die Sicherheit, dass Gott regiert. Спаситель царствовал даже в нацистской Германии. Also der Erretter hat sogar geherrscht in diesem nationalsozialistischen Deutschland. И власть нацизма прошла. Und diese Macht ist vergangen. Aber der Pastor Busch ist geblieben. Und dieser junge Mann, der damals noch bei der Jugend war, und der ist verschwunden zusammen mit dieser Macht, die vergangen war. Die Welt vergeht. Исполняющий Божью волю пребывает вовек. Und der Gottes Willen tut, der bleibt in Ewigkeit. Если мы цепляемся за мир, за его выгодную систему, also wenn wir uns an die Welt klammern, an diese profitables System, мы можем сгинуть вместе с ним. Dann kann passieren, dass wir mit dieser Welt Но auch vergehen. Aber es ist so deutlich. Man verhaftet dich. Und er sagt, du, mein armer Freund. Also er hat Erbarmen mit ihm. Denn er versteht ganz deutlich. Поэтому так важно. Deswegen ist es so wichtig, что мы именно сегодня делаем для Бога. Was wir genau jetzt für Gott tun. Несмотря на наш статус. Trotz unserem Status. Холостяк ты или отец-герой. Ob du ein Vater bist von vielen Kindern oder bist ein Single. Беженец или местный бизнесмен. Ob du ein örtlicher Geschäftsmann bist oder ein Flüchtling. Подросток или старик. Ob du ein Teenie bist oder ein alter Mann. Важно, что именно сегодня ты делаешь для Бога. Wichtig ist, was du heute für Gott tust. В любом статусе. Also in jedem Status, was du hast. Потому что холостяк плачет, ой, у меня нету времени. Denn das, ein Single weint immer, oh, ich habe keine Zeit. Ich muss unbedingt mir eine Frau suchen. Мне нужно самому носки стирать. Ich muss selbst meine Socken waschen. Женатый говорит, ой. Und der Verheiratete sagt, я нашел жену. Ich habe jetzt eine Frau gefunden. Она мне нарожала кучу детей. Sie hat mir jetzt Haufen Kinder geboren. У меня тоже нет времени, надо теперь о них заботиться. Ich habe jetzt auch keine Zeit, ich muss mich um meine Kinder kümmern. Надо теперь их носки стирать. Also jetzt muss ich deren Socken waschen. Да, беженцы говорят, у меня еще ничего нету. Die Flüchtlinge sagen, ich habe noch gar nichts. Мне нужно все. Ich muss all, ich brauche alles. Бизнесмен, у которого все есть, у меня слишком много, мне нужно об этом заботиться. Und der Geschäftsmann sagt, ich habe viel zu viel, ich muss mich um meinen Besitz kümmern. Подросток говорит, мне еще рано, еще не пожил. Der Teenie sagt, es ist für mich viel zu früh, ich habe noch mein Leben nicht gelebt. Старик говорит, мне уже поздно что-то менять. Der alte Mann sagt, es ist doch schon viel zu spät für mich, was soll ich noch ändern? А кто что-то будет делать? А wer soll das dann tun? А ангелы, у них времени много, они же летают там. Also die Engel, die haben doch so viel Zeit, sie fliegen doch hin und her. Also sie sollen sich darum kümmern. Такое впечатление, да, что служение Богу только для ангелов. Man hat so einen Eindruck, als ob dieser Dienst nur für die Engel ist. А у каждого из нас свой статус, и мы сейчас не можем. Aber jeder von uns hat so seinen Status und wir können jetzt momentan nicht. Но служить Богу, творить Его волю. Aber Gott zu dienen und seinen Willen zu tun. Это победный принцип. Das ist ein siegreicher Prinzip. Das ist ein vorteilhafter Prinzip. Выживает творящий Его волю. Denn der seinen Willen tut, der lebt. Даже если это не популярно сейчас и не выгодно. Auch wenn es jetzt momentan unpopulär ist und nicht vorteilhaft. И кто такие христиане всегда? Und wer sind dann die Christen immer für die anderen? Они всегда гонимые. Die sind immer verfolgt. При нацизме они были преступники. Beim Nationalsozialismus waren sie Verbrecher. При коммунизме сумасшедшие. Beim Kommunismus waren sie Verrückte. Потому что верили в Бога, которого нету. Denn sie haben an Gott geglaubt, der nicht existiert. Сегодня при власти Мамоны, при власти денег. Und jetzt bei dieser Macht von Mammon und oder von Geld. Христиане просто смешные. Die Christen sind wie eine Witzfigur für Надо die anderen. Жить для себя. Man soll doch nur für sich leben. А вы тратитесь для церкви, для und, Бога. Und ihr gibt alles für die Gemeinde und смешные. Für Gott sein Werk. Христиане всегда гонимые. Also die Christen sind immer verfolgt. Und die Christen machen immer das, was, also für die Welt scheint das so, dass die Christen immer was Unpopuläres, Unvorteilhaftes machen. Und man denkt so, dass es unmöglich ist, sich von dem Ganzen nicht zu verknechten. Man denkt so, dass es unmöglich ist, anders zu leben. Надо служить нацизму при Гитлере, при коммунизме. Man soll dem Hitler dienen, wenn es Nationalsozialismus herrscht. В современном мире карьере служить. In der modernen Welt unsere Karriere zu dienen. Незрелые христиане говорят, что не надо так много служить. Also unreife Christen sagen, man soll nicht so viel dienen. Навязывается такая система. Also so ein System wird den Menschen auferlegt. Что, ну, не перебарщивайте. Also du sollst mal nicht übertreiben. Это глупо, опасно, вредно для здоровья. Das ist ein bisschen dumm und es ist schlecht für deine Gesundheit. Но вдруг власть меняется и приходит шок. Aber plötzlich verändert sich die Macht und dann kommt ein Schock. Вдруг образ мира этого проходит. Plötzlich vergeht die Gestalt von dieser Welt. И выясняется, что самое великое в твоей красочной жизни. Und dann kommt heraus, dass das Größte und das Schönste in deinem Leben, самое великое было, это не твоя карьера. Das Größte, was in deinem Leben war, ist nicht deine Karriere, а то, что ты ячейку накормил один раз у себя дома 20 лет назад. Sondern dass du vor 20 Jahren dein Hauskreis satt gemacht hast. Стоишь голый, босый перед Богом, и только одно дельце, вот. Also du stehst nackt und ohne Schuhe vor Gott und sagst, ich hab nur diese eine Sache gemacht, Gott. Моя работа, я столько заботился обо всем. Ich habe so viel gemacht für meine Familie, für meinen Job. Проходит какое-то время, и ты видишь. Also es vergeht eine bestimmte Zeit und du siehst. Прошло всего лишь 12 лет. Es sind nur 12 Jahre vergangen. Тысячелетнего рейха. Von dem tausendjährigen Reich. И он стал позором для Германии. Und wurde zur Schande für Deutschland. Всего 12 лет тысячелетнего могущественного рейха. Also nur 12 Jahre von diesem mächtigen tausendjährigen Reich. Он стал позором для Германии. Es wurde zur Schande für Deutschland. Прошло 70 лет вечного коммунизма. Es sind 70 Jahre von dem ewigen Kommunismus vergangen. Люди жили в этом, они верили в это. Also, вечность. Die Menschen, die dort gelebt haben, die haben nicht an die Ewigkeit geglaubt. И этот коммунизм стал посмешищем для людей Советского Союза. Und dieses Kommunismus ist zu einem Witzfigur für die Menschen in Russland geworden. Власть денег разрушается сейчас на глазах. Und die Macht des Geldes wird jetzt zerstört vor unseren Augen. Проходит не 12 лет, а просто приходит ураган Ирма. Also es vergehen keine 12 Jahre, aber es kommt einfach der Hurrikan Irma. И миллиардеры все в шоке. Und die Milliardäre sind alle schockiert. Сметаются их дорогие дома. Ihre ultrareichen Häuser, ultrateuren Häuser, die werden einfach so weggeschwemmt. Сколько у нас должно времени пройти, чтобы wie поняли viel, ясно? Wie viel Zeit muss bei uns vergehen, dass wir begreifen? Потому что власть плотской жизни, она пройдет. Denn die Macht von diesem fleischlichen Leben, sie wird vergehen. Плотская жизнь будет осуждена. Und das fleischliche Leben wird verurteilt und gerichtet. Сколько пройдет времени? Wie viel Zeit wird vergehen? Исполняющий волю пребывает вовек. Der den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Что это значит? Was bedeutet das? Это значит служить ему всем, что имеешь. Das bedeutet, dass du ihm mit allem dienst, was du hast. Какой ценой это дается? Welchen Preis zahlst du dafür? Риск. Risiko. Ущемление комфорта. Manchmal Risiko. Manchmal hast du dann weniger Komfort dadurch. Не отрезай себя от вечного. Du sollst dich nicht abschneiden vor der Ewigkeit. Которая никогда не сгорит. Das niemals vergehen und verbrennen wird. Ради тленного. Nur um das Vergängliche zu haben. Сидеть дома время ячейки это не Божья воля. Also während der Hauskreiszeit zu Hause zu sitzen, das bedeutet nicht, Willen Gottes zu tun. Nicht an dem Gemeindeleben teilzuhaben, das ist nicht Wille Gottes. Спасай взятых на смерть. Sondern nimm die Menschen, die für Tod verurteilt sind. Спасай взятых на смерть. Also rette Menschen, die zum Tod geschleppt werden. Служение Богу – это не хобби. Also Dienst an Gott ist kein Hobby. Просто хорошая атмосфера, хорошие люди. Einfach gute Atmosphäre, einfach coole Leute. У меня есть время. Ich habe jetzt mal Zeit, mal übrig. Служение Богу – это не хобби до первого столба. Это не хобби до первого ребенка. Also Dienst an Gott, das ist nicht einfach so, einfach so. Служение Богу не заканчивается, когда у нас рождается ребенок или появляется подработка. Also unser Dienst ist nicht damit zu Ende, wenn wir das erste Kind bekommen oder einen guten Job bekommen. Und der Herr ruft heute Menschen, die wir Schindler, die Menschen retten sollen. Trotz seinem Komfort. Trotz dieser gegenwärtigen Macht und Regierung. Also die Macht des Geldes, die Macht der Welt. Власть моих мечтаний. Oder die Macht und meine Träume. Я хочу стать тем-то, чтобы мои дети стали тем-то. Also ich möchte derjenige werden oder ich möchte, dass meine Kinder so oder so werden. Трать себя, свое. Also gebe dich auf oder mach alles dafür. Что ты сегодня потратил? Уже для спасения. Was hast чужих du heute людей? Schon aufgegeben oder gegeben dafür, dass Menschen gerettet werden? Fremde Seelen. Сколько отломил от своего комфорта? Also wie viel hast du von deinem Komfort abgeschnitten? Сколько? Abgebrochen. Wie viel? Речь не о деньгах. Also die Rede ist jetzt nicht über das Geld. Но это конкретные вещи, которые я отломил от своего комфорта. Aber das sind konkrete Dinge, die du von deinem Komfort einfach abgebrochen hast. У Шиндлера это были конкретно есть документы, сколько он машин подарил. Also beim Schindler gibt es konkrete Dokumente, wie viele Autos er verschenkte. Сколько денег дал. Wie viel Geld er ausgegeben hat. Он видел, что он отламливал. Also er sah, was er von sich abgebrochen hat. Но сейчас речь не о деньгах. Aber hier ist jetzt nicht die Rede über das Geld. А конкретно. Sondern über konkrete Dinge. Сколько отломил? Wie viel hast du abgebrochen von dir? 2 часа воскресенья и десятину? Also 2 Stunden am Sonntag und deinen Zehnten? Нет. Nein, это не то. Das ist nicht das Wahre. Это и так его. Das gehört sowieso ihm. Десятина принадлежит Богу. Also der Zehnte gehört Gott. 7-й день принадлежит Богу. Der 7. Tag gehört Gott. Это заповедь. Das ist ein Gebot. Если я не делаю этого, und wenn ich das nicht tue, я под осуждением. Dann bin ich unter Verurteilung. А если делаю, то за это... Und wenn ich das tue, dann gibt es dafür это nichts. Das ist normal meine christliche Pflicht.